Hallo, schön, dass wir alle hier sind, schön, dass ich es auch geschafft habe. Ich will mich zuerst entschuldigen für die Verspätung, das ist wirklich komplett meine Schuld gewesen. Also nicht komplett meine Schuld, ich hätte natürlich eine Bahn früher nehmen können, die eine ist ausgefallen und so, aber genau, es hat nicht an den Organisatorinnen gehangen, das wollte ich nur noch kurz sagen. Genau. Und ansonsten, vielen Dank für die Einladung ans ganze Team. Ich war letztes Jahr schon da, bin sehr froh, dass ich diesmal was beitragen darf. Und auch, weil das Thema für mich eine Herausforderung darstellt, Maggie hat das gerade eben schon kurz gesagt, womit ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftige. Und das wollte ich auch noch vorausschicken. Ich bin kein Experte oder betrachte mich nicht als Experte zum Thema Feminismus oder gar feministische Utopien. Nicht, weil ich kein Feminist wäre, aber ich habe dazu einfach noch nie akademisch gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Versuch ist, tief zu stapeln. Ich wollte es nur noch mal vorne wegschicken. So, also es ist ein Stück weit Neuland für mich. Ah ja, deshalb wollte ich es erzählen, weil ich schon spannend finde, ich habe mich halt angefangen im Rahmen dieser Doktorarbeit mit kulturellen Bildern von Arbeit oder Arbeitsideologie in Fernsehserien zu beschäftigen. Und ich wollte ganz lange mich nicht mit der Geschlechterfrage beschäftigen. Also ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm, was lustig ist oder irgendwie bestürzend auch, weil Arbeit natürlich traditionell total vergeschlechtlicht ist, auch die Bilder von Arbeit, aber auch die Arbeit selber, also wer macht welche Arbeit, wie wird sie bewertet und so weiter. Und das hat sich mir mehr, also nicht von der Theorie her aufgedrängt, weil ich arbeite mit Theorien, die so neoliberale Arbeitsideologie eben erforschen. Und da spielt Geschlecht verrückterweise kaum eine Rolle. Wird später nochmal in meinem Vortrag, werde ich darauf zurückkommen. Aber das war irgendwie so ein bisschen zum Einstieg, das war für mich verrückt und es hat sich erst durch das Serienmaterial dann aufgedrängt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich damit auch beschäftigen und bin mittlerweile sehr froh, dass das passiert. Genau, das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere vielleicht, also ich bin nicht nur kein Experte, sondern ich bin dann auch letzte Woche, als ich den Vortrag vorbereiten wollte, eigentlich krank geworden, sodass ich jetzt 2 Tage ungefähr das zusammengeschmissen habe. Ich glaube, es ist trotzdem was, was man diskutieren kann, aber vielleicht so ein bisschen als Warnung oder so ein bisschen als Ankündigung. Es ist ein Stück weit eine Materialschlacht, was wir jetzt machen. Ich schätze ungefähr 1 Stunde, aber ich konnte es jetzt auch nicht nochmal proben. Und ich habe auch nicht alle Zusammenhänge komplett gecheckt. So, also es ist ein Stück weit auch ein Tasten, was ich hier mache und auch ein Experiment. Ja, es ist relativ viel Video und Film und wir gucken uns das gemeinsam an. Ich werde dann Deutungen anbieten, aber es ist noch absolut nicht fertig und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback danach. So, genug der Vorworte also. Fangen wir an. Das ist ein Mops, also ein Hund, der Klavier spielt. Das ist der Titel von meiner Präsentation mit klavierspielenden Möpsen. Marcuses Gespenster heißt es. Ich hoffe, der Sinn des Titels wird sich dann im Laufe der Zeit erschließen. A Pervert's Guide to Feminist Utopia, angelehnt an diese Theoriefilme. A Pervert's Guide to Cinema, A Pervert's Guide to Ideology von Žižek. Der wird auch später nochmal auftauchen. Genau. Wir starten mit einem Video nicht von Serien, sondern von einem berühmten Menschen, der eine Serie kommentiert in einem politischen Kontext, nämlich Barack Obama 2014. Es gibt so eine Tradition, das sind Reden zur Lage der Nation. Also die Präsidenten, bisher waren das immer Männer in den USA, die halten einmal im Jahr traditionellerweise eine Rede und äußern sich dann halt zur Lage der Nation, zu vielen verschiedenen Themen. Und das ist eine Rede, die vor allem auf die Öffentlichkeit zielt. Aber es ist eben auch eine Regierungserklärung, wo die Präsidenten zurückblicken und sagen, was sie alles gemacht haben und dann sagen, was sind jetzt die Herausforderungen für die Zukunft. Das ist ein Ausschnitt aus der Rede 2014. Die gucken wir uns kurz an, wenn das funktioniert. The C-SPAN networks bring you long-form public affairs programming from the nation's capital and are a public service of your television provider. Bisschen C-SPAN, Werbung. Created by cable. Bisschen Werbung noch. Yeah, today, women make up about half our workforce. But they still make 77 cents for every dollar a man earns. That is wrong. And in 2014, it's an embarrassment. Women deserve equal pay for equal work. She deserves to have a baby without sacrificing her job. A mother deserves a day off to care for a sick child or a sick parent without running into hardship. And you know what? A father does too. It is time to do away with workplace policies that belong in a Mad Men episode. This year, let's all come together, Congress, the White House, businesses from Wall Street to Main Street, to give every woman the opportunity she deserves, because I believe when women succeed, America succeeds. Also, fast noch mal kurz zusammen. Obama äußert sich da zum Thema Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt in der Arbeit, kritisiert den Pay Gap und kritisiert auch, dass Frauen irgendwie oft die Sorgearbeit übernehmen, ja, und dann irgendwie dafür auch noch benachteiligt werden. Und das Ganze fasst er halt und sagt, es sei ein Skandal. Und er fasst es zusammen mit diesem Hinweis auf die Serie. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. It is time to do away with workplace policies that belong in a Mad Men episode. Das ist für mich, der ich zur Serien arbeite, natürlich bemerkenswert, abgesehen von dem Thema Geschlecht, aber auch, dass ich so eine Person auf die Weise zu Serien äußert oder auf Serien bezieht. Das unterstreicht einfach nur nochmal den kulturellen Stellenwert von diesen Serien, mit denen ich mich beschäftige. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das sind eben neuere US-amerikanische Serien. Sowas, es gibt da die klassischen fünf. Das ist Sopranos und The Wire und Breaking Bad und Mad Men eben und Deadwood, was hier nicht sonderlich bekannt ist, glaube ich. In Deutschland. Genau, und also er in so einer Rede bezieht er sich auf diese Serie und er muss es gar nicht erklären. Ja? Also er muss es gar nicht erklären, er kann davon ausgehen, verstanden zu werden. Man nennt diese Serie im Diskurs auch oft Qualitätsfernsehen oder Qualitätsserien, um sie von den alten, herkömmlichen Serien abzugrenzen und zu sagen, oh, die sind aber besonders qualitativ wertvoll, ist schon was dran auf jeden Fall, aber es hat auch damit zu tun, dass diese ganze mediale Form aufgewertet wird. Also es ist ein kultureller Kanon und der wird auch immer wieder verglichen. Ja, es regnet. Schöner Gruß an alle zu Hause an den Endgeräten übrigens. In Chemnitz regnet es heute. Aber was ich sagen wollte, die Serien sind sowas wie ein kultureller Kanon und werden oft als die Kunstform des 21. Jahrhunderts oder als der Roman des 21. Jahrhunderts beschrieben und verglichen mit Werken des klassischen bürgerlichen Realismus, also Thomas Mann oder Balzac oder Dickens oder so. Ja? Das ist zum einen interessant, weil das heißt natürlich nicht, dass alle die Serie gesehen hätten. Also wer sie nicht gesehen hat, braucht sich jetzt nicht irgendwie zu schämen. aber man kann sie trotzdem voraussetzen. Das ist das Wesen von Kanon. Also es ist etwas, auf das man sich einfach beziehen kann, so im Diskurs. Und es bedeutet gleichzeitig, dass es nicht nur berühmte Kunstwerke oder Bilder sind, sondern es bedeutet natürlich auch, dass sie mächtige Bilder sind. Also Bilder, die nicht nur darstellen, die nicht nur etwas abbilden, sondern Bilder, die zirkulieren und ihrerseits Effekte haben. Ja? Also das ist das, was gemeint ist, wenn Maggie in der Einführung gesprochen hat von dem kulturellen Imaginären. Ja, kulturelles Imaginäres ist nicht einfach nur irgendwie die Bilder, die wir so haben, sondern die Bilder und die, wie sie verwoben sind, auch mit kulturellen Praktiken, mit Selbstverständnis und Identitäten, Ideologie. Genau. Also das ist zum einen das Bemerkenswerte dran und dann natürlich einfach die Tatsache, ist vielleicht nicht sonderlich verwunderlich, aber doch kann man feststellen, dass wir hier Feminist oder klassische Forderungen des Feminismus hören von aus dem Mund des Führers der freien Welt, ja, der sogenannten, also im Rahmen einer Regierungserklärung und verbunden mit einer politischen Mission, sage ich mal, nämlich dem Erfolg von Amerika. Das ist der Endsatz, ne? Because I believe when women succeed, America succeeds. Also da gehen verschiedene Sachen zusammen und das finde ich erstmal interessant. Das macht den Raum so ein bisschen auf, über den ich reden will. Also was ist das Verhältnis von der Ideologie der Gegenwart, dem kulturellen Selbstverständnis der Gegenwart und feministischen Utopien? Und ich will das versuchen, vor allem anhand von Mad Men. Wir machen so ein paar Ausflüge links und rechts. Und deshalb vielleicht, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mit meiner Mitbewohnerin gestern darüber gesprochen, was ich hier vorhabe. Und sie hat Mad Men mal angefangen zu gucken und meinte dann, sie hat es abgebrochen, weil sie es so schrecklich fand. Und dann habe ich gemeint, sollte ich eine Triggerwarnung machen? Und sie meinte, ja. Deshalb mache ich jetzt hier eine Triggerwarnung. Es wird ein paar Ausschnitte geben, die sexistische Verhaltensweisen und Aussagen darstellen. Ich persönlich finde sie nicht so, dass sie mich krass verletzen oder so, aber Leute, die da aus irgendeinem Grund empfindlich sind oder die einfach keinen Bock drauf haben, die sich das aus irgendeinem Grund nicht ansehen wollen, die sind jetzt hiermit gewarnt und ich bin nicht beleidigt, wenn ihr geht oder vorher geht. Oder. Genau, das wollte ich noch gesagt haben. Und jetzt gehen wir ein bisschen rein. Gucken uns mal, das ist die allererste Szene von Mad Men, einfach nur kleiner Eindruck, Gefühl. Ja, das ist die erste Szene, wie gesagt. Wir sehen hier die Hauptfigur der Serie. Werde ich gleich noch was zu sagen. Manche Teile des Vortrags habe ich schon mal als Text gehabt. Andere sind komplett stichwortartig und ich muss improvisieren. Also Teile werde ich jetzt auch einfach vorlesen. Wenn das schwer verständlich ist, könnt ihr Zeichen geben, dann versuche ich es nochmal anders. Mad Men ist angesiedelt im Umfeld einer Werbeagentur in New York der 1960er Jahre und wird oft als eine Art Sittenbild betrachtet, also so ein realistisches Bild der Zeit, das mit einer sehr aufwendigen Ausstattung, ja, dafür ist die Serie vor allem berühmt, sehr aufwendige, fast akribische Ausstattung an Mode, Möbeln, Accessoires, historische Medienmaterial, also zum Teil Nachrichten oder Werbung oder so, von Martin Luther King bis zur Mondlandung. Das ist auch der Zeitraum ist, glaube ich, von 59 bis 69, 10 Jahre, in dem die Serie spielt. Also damit gibt diese Serie, so ist meistens, sagt man, eine authentische Version des Stils, der Kultur, des Lebensgefühls, der Epoche. Ja. Eins der ersten Dinge, die einem auffallen oder die mir aufgefallen sind, wenn man sich mit Mad Men beschäftigt, ist eine irritierende Ambivalenz eigentlich, also eine Gleichzeitigkeit von einerseits Nostalgie, also ein Glanz, der das alles umspielt, und andererseits eine Entzauberung, eine Ästhetisierung, Fetischisierung sogar, und auf der anderen Seite wieder sowas wie eine Dekonstruktion, eine Subversion, also Nähe und Distanz zugleich, mit der die Serie ihrem Gegenstand begegnet. Ein Freund von mir, der auch nach ein paar Folgen aufgehört hat, die Serie zu schauen, hat zu mir gemeint, es ist wie so eine seltsame Form von Soap. Und meint, es wirkt, als hätte sich ein Depressiver dir ausgedacht. Was natürlich streng genommen ist, Soap nicht die richtige Bezeichnung, ist keine Soap, aber es ist jetzt egal. Es ist, es hat was Soaphaftes, weil die Figuren sind so ein bisschen puppenhaft, immer perfekt angezogen. Bühnenbilder, hat sich hier vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, sind fast ausschließlich künstlich, also in Interieurs, Büroräume von dieser Werbeagentur, sehr viel, dann auch jede Menge Bars, wie hier, Restaurants, Wohnungen gibt es auch, die aussehen fast wie Einrichtungshäuser, also wie so Ikea aus einer anderen Zeit. Und auch die Intrigen, die Liebes- und Bettgeschichten, die da drin stattfinden, das alles hat schon ein bisschen was Soapiges. Und die Ästhetik ist poliert, würde ich sagen, fast überzeichnet, theatral oft, auch die Kameraführung und der Schnitt sehr theatral, mit leuchtenden Farben. Und es geht eben ganz viel auch um das, was in dieser Werbeagentur produziert wird. Also sowas wie eine American Way of Life oder so eine Happiness-Ideologie. Davon erzählt die Serie. In dieser Ideologie, die da in der Werbeagentur produziert wird, leben die Figuren aber zugleich auch ihr privates Leben. Und das macht eine eigenartige Spannung, also diese Künstlichkeit. Eigenartige Spannung und auch eine Unruhe. In und zwischen den Figuren, die ihre Zeit damit verbringen, Bilder und Geschichten für die Träume der Nation zu erfinden oder ihnen nachzujagen, ist eine tiefe Verlorenheit, Entfremdung, Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung bis zum Suizid zu spüren. Und der Glamour der Zeit, für den die Serie berühmt ist, ist kaum zu trennen von dem geradezu exzessiven und auch obsessiv in Szene gesetzten Rauchen. Dafür ist die Serie auch berühmt. Also sie ist für ganz vieles berühmt, merkt ihr schon. Aber also Rauchen, Trinken in der Form, wie das, ja, dafür ist die Serie sehr berühmt, dass sehr viel geraucht wird und sehr viel getrunken und auch eine schonungslose, manche sagen auch scheinheilige Darstellung von eben Sexismus, von einem omnipräsenten, ziemlich fraglosen Alltagssexismus, der uns heute eigentlich vor den Kopf stößt. Ich behaupte das jetzt mal, dass ich dafür uns alle wahrscheinlich sprechen kann. Also kommt einem skandalös vor. Hier ist mal ein Beispiel. Zweite oder dritte Szene, jedenfalls innerhalb der ersten Minuten. Wir haben hier schon die Hauptfigur, das ist der Kreativdirektor dieser Werbeagentur. Und dann in der nächsten Szene, die ich jetzt zeige, kommt The New Girl, Peggy, also seine neue Sekretärin, wird eingeführt in die Serie oder in die Agentur und wir mit ihr. Ja, so lernen wir das alles kennen. Musik. Not right away. Can you take the long way up? I am really enjoying the view here. You're going to Campbell's bachelor party? Yeah, I want to be there before they tie an anchor on his neck and drag him out to sea. I hear she's a nice girl. What's that? What'd you do that for? She'll probably be assigned to one of us. And she'll know what she's in for. Besides, you gotta let them know what kind of guy you are. Then they'll know what kind of girl to be. I have a feeling we won't be going to your bachelor party anytime soon. Yeah, well, compared to Campbell, I'm a Boy Scout. Excuse me, is he expecting you? He's not expecting anything. Oh, honey, don't worry. I'll get home safely. I have an important appointment right now, so why don't you go shopping or something? Take your mother lunch. Tell her it was my idea. Wow, he's good. It's just a bachelor party, dear. No, I really don't know what they have planned. But judging from the creative brain power around here, we'll probably end up seeing My Fair Lady. I'll tell you what. I'll drop by your place on my way home. Your mother can check under my fingernails. Of course I love you. I'm giving up my life to be with you, aren't I? What a great gal. Tell you, boys, she stole my heart. And her old man's loaded. Now this is the executive floor. It should be organized, but it's not. So you'll find account executives and creative executives all mixing together. Please don't miss the difference. Great. Hopefully if you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here. Hello, John. Like that one. So how many trains did it take you? Only one, but I got up very early. In a couple of years, with the right moves, you'll be in the city with the rest of us. Of course, if you really make the right moves, you'll be out in the country, and you won't be going to work at all. You'll be here just across the aisle from me. We'll both take care of Mr. Draper for the time being. I don't know what your goals are, but don't overdo it with the perfume. Keep a fifth of something in your desk. Mr. Draper drinks rye. Also, invest in some aspirin, band-aids, and a needle and thread. Rye's Canadian, right? You better find out. He may act like he wants a secretary, but most of the time they're looking for something between a mother and a waitress. And the rest of the time, well. Go home, take a paper bag, and cut some eye holes out of it. Put it over your head, get undressed, and look at yourself in the mirror. Really evaluate where your strengths and weaknesses are, and be honest. I always try to be honest. Good for you. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use. I sure hope so. At lunch, you need to pick up a box of chocolates, a dozen carnations, and some bath salts. I'll explain later. Thank you, Miss Holloway. You're really wonderful for looking out for me this way. It's Joan. And listen, don't take this the wrong way, but a girl like you with those darling little ankles, I'd find a way to make them sing. Also, men love scarves. Good morning, Mr. Draper. Oh, and Mr. Sterling, how are you? Morning, girls. You look like $100. Genau, ihr habt das jetzt so ein bisschen Eindrücke bekommen. Mad Men entwirft ein Bild der Vergangenheit, in dem Frauen als Waren oder Objekte gesehen, behandelt und in Szene gesetzt werden. Auch die Arbeitsteilung ist hier ganz klar, also in der Agentur ist sie ganz klar und auch sonst ist sie ganz klar. In der Agentur ist es so, die Männer sind diejenigen, die Verkäufe machen und das Werbetexten übernehmen und die Frauen sitzen in einem Großraumbüro und sind Sekretärin zunächst auf jeden Fall. Und im Privaten ist es so, dass die Männer in der Regel arbeiten, also die Frauen die es sich leisten können, sind Hausfrauen, sind zu Hause. Don Draper, also die Hauptfigur, hat auch eine Ehefrau, die wird dann später nochmal zu sehen sein gleich. Auf die gehe ich jetzt heute nicht so stark ein, aber wäre auch interessant. Genau, das ist im Prinzip die Geschlechterteilung, die Beauvoir vor Augen stand. Ne? Also 1949, das andere Geschlecht oder Französisch, ich kann kein Französisch. Also 1951 auf Deutsch von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, ist das Buch, was natürlich sehr wichtig ist für die zweite Welle der Frauenbewegung. Das heißt, knapp 10 Jahre vor Handlungsbeginn der Serie. Und die These von dem Buch ist im Prinzip, die Frau ist eben kulturell, nicht per se natürlich, aber die Frau ist kulturell das andere Geschlecht. Also die Frau ist das andere des Mannes. Ja? Also sie ist nicht das Subjekt, sondern sie ist das passive, das abhängige Objekt. Der Mann gilt als Verkörperung des allgemein Menschlichen, des Geistes, sinnvoller Arbeit. Die Frau dagegen wird eher in die Nähe von Natur gerückt, ja? Also Mythos Frau. Das ist im Prinzip ja das Argument von Beauvoir, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich davor nicht wusste, ist, dass das Buch umgehend auf den Index gesetzt wurde von der katholischen Kirche zu seiner Zeit. Das ist, kann man sich heute, finde ich, kaum mehr vorstellen. Genau, also dieses, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Geschlechterregime, was Mad Men erstmal in Szene setzt, zu zeichnen versucht. Der erste skandalheischende Slogan, ich wollte noch was anderes zeigen, mein Gott, tut mir leid, das nämlich auch den Anspann von der Serie, der verhandelt das eigentlich auch immer schon. Stumm, also nur, dass wir es nochmal anschauen können. Da treffen die beiden Sachen zusammen, über die ich jetzt gesprochen habe. Ne? Also sowas wie Werbeagentur als der Ort, an dem die Bilder, das kulturelle Imaginäre der Zeit produziert werden. Wir sehen hier erstmal diese Silhouette, eine männliche Silhouette, die in ihr Büro kommt, Aktenkoffer abstellt, dann fließen die Bilder von den Wänden, die Figur verliert den Boden unter den Füßen, stürzt in einen Abgrund zwischen diesen Hochhäusern, auf denen übergroße Bilder von Produkten prangen und sehr viel eben auch Frauen. Also das ist miteinander verschaltet. Ja? Die Frau einerseits als Objektiviertes und andererseits die Frau als auch als Verkörperung von Glück im Privaten, ja, also einerseits irgendwie sexuelle Aufregung, andererseits Kleinfamilie. Das ist da so ein bisschen kondensiert in dem Anspann. Hier haben wir nochmal die Cover von Beauvoir. Hier haben wir ein GIF von Beauvoir. Das kann man sicher nicht lesen. Ich lese es kurz vor, wenn sie wieder anfängt. The History of Communism. Oh, das war schnell. The history of communism and women is a complicated one. The communists consider women's problems to be secondary, that the conflict between the sexes is secondary with regard to the class conflict, which is primary. Ja, also nur nochmal auch die Relevanz von Beauvoir zu ihrer Zeit auch für die Linke, die sich gegen eine Abwertung von der Geschlechterfrage als Nebenwiderspruch natürlich gestellt hat. Ja. So, das ist sozusagen der Kontext dessen, was die Serie zeigen möchte. Der erste skandalheischende Slogan für die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen, das war bei ZDF Neo, lautete ziemlich primitiv, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der ihr auf den Arsch klotzt. Gab einen Skandal, erfolgreich, super, hat Aufmerksamkeit generiert. Der zweite war dann sachlicher, Zitat, in der Hauptrolle, Doppelpunkt, die Frau. So wurde das im deutschen Fernsehen angekündigt. Aber es kann man so sehen, auf jeden Fall, würde ich auch nicht widersprechen. Aber im Gegensatz zu der Ankündigung hat, wie gesagt, die Hauptrolle erstmal ein Mann. Das ist Don Draper, der kreative Leiter dieser Werbeagentur, Sterling Cooper, fiktive Werbeagentur, der wie so eine verkörperte Männlichkeitsikone eigentlich ist. Er ist stilsicher, charismatisch und auch ein mysteriös immer, ja, also zynisch, raucht Kette, trinkt Whisky, betrügt seine Frau ständig. Das ist irgendwie eins der Geschichten, die in dieser Serie immer und immer wiederholt wird, dass er Affären hat. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen zugespitzt. Es gibt so eine Geschichte von Don Draper, ist eigentlich gar nicht Don Draper, sondern er hat nur die Identität von einem anderen gestohlen, um darauf seine soziale Identität aufzubauen. Aber ich finde die Geschichte ehrlich gesagt ziemlich an den Haaren herbeigezogen und die hat auch für die Serie, würde ich sagen, gar nicht so eine große Bedeutung. Deshalb gehe ich da jetzt nicht rein. Das ist eher wie so ein Nebenschauplatz, melodramatisch oder sowas wie so eine Personalisierung von einem anderen Problem, weil die Serie im Ganzen ist vor allem bestimmt durch den Aufstieg und die Absturzgefahr nicht so sehr von ihm nur, sondern vor allem von der Agentur. Also, oder von ihm nur als Chef dieser Agentur, als Kreativdirektor dieser Agentur. Es geht nicht da so sehr ums Private, würde ich sagen. Und die dramatischen Höhepunkte der Serie sind eigentlich immer Pitches. Das heißt, immer ist vielleicht aus dem Fenster zu weit gelehnt, aber es sind Verkaufsgespräche. Ja, also deren Job ist es, einen guten Slogan, gute Bilder zu finden für ihre Auftraggeber oder Auftraggeberinnen. Und dann müssen die aber verkauft werden. Das sind dann ziemlich theatrale Szenen und da müssen die sich immer wieder bewähren. Ja? Darauf arbeitet die Serie auch hin, auf solche Szenen. Schauen uns mal so einen Pitch an. Hier. Das ist vielleicht die Spur zum Anfang. Wir haben ganz am Anfang, ihr erinnert euch, vielleicht haben wir ihn gesehen, wie er auf so eine Serviette schreibt. Erinnert ihr euch? Allererste Szene, bevor er dann Feuer kriegt von dem Kellner. Die Story hier ist, in der ersten Episode ist, er sucht einen Slogan für Lucky Strike, weil der Kongress, es wurde jedenfalls verboten, man darf nicht mehr bewerben, Zigaretten seien gesund. Ja, das wurde davor scheinbar gemacht. Man darf nicht mehr sagen, Zigaretten sind gut für die Gesundheit. Und deshalb steht jetzt die Tabakindustrie vor einem Problem und Don muss das irgendwie lösen. Schauen wir uns mal an. Das funktioniert nicht. Das ist ärgerlich. Na gut. Die Pitch-Szene funktioniert offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, was da genau los ist. Aber ist auch für das Argument hier vielleicht nicht zentral. Ist okay. Worauf ich da hinweisen wollte, ist einfach nur weil mich ja interessiert, welche Arbeitsideologie wird da verhandelt, in meiner Diss jedenfalls. Das ist einfach eine Arbeit, die nicht eine körperliche Arbeit ist oder so, sondern es ist eine geistige Arbeit, ja, eine kreative Arbeit. Man kann da sowas wie eine Urform von so einem Kreativsubjekt sehen. Das ist im Prinzip die These, auf die ich hinaus möchte. Don Draper ist interessant, nicht als individueller Betrüger, sondern Hochstapler im Dienste einer höheren Sache. Ja, eine Personifikation eines Systems der Hochstapelei, ein Spieler oder ein Experte oder Priester des Konsumkapitalismus, dem wir beim Zaubern zusehen dürfen. Erlaubt uns einen Blick hinter oder seitlich auf die Kulissen. Wir bekommen vorgeführt, wie und vor allem wofür die Bilder, Geschichten und Träume gemacht werden, die zugleich in nostalgischem Glanz vor uns daliegen. Hier ist so ein Werbebild der amerikanischen Familie. Die Frau in der Mitte ist Dons Ehefrau. Das ist nicht Don, sondern sie mit einem Schauspieler. Mad Men ist ein Requiem für den Konsumkapitalismus, der heute sowieso in der Krise ist, jedenfalls nicht mehr in derselben Form lebt wie zu der Zeit. Dass die Bilder vom Glück des American Way of Life zugleich beschwört, dekonstruiert und mit ihren verdrängten Aspekten konfrontiert. Aber was ich eben gerade schon gesagt habe, die Figur von Don Draper erschöpft sich nicht in einem Abbild dieser Vergangenheit, sondern ist, man kann sagen, das ist eine Größenfantasie unserer Gegenwart auch, die in die Vergangenheit projiziert wird. Das sieht man ziemlich deutlich, wenn als Bonusmaterial auf einer DVD der vierten Staffel zum Beispiel so ein Video dabei ist, das heißt How to Succeed in Business Don Draper Style. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Here's what Draper does that we want all leaders to do. He achieves results. He gets it done. He brings home the big client. He works his team to the point where a good idea emerges. He can always be counted on to do one thing fairly consistently in terms of his professional life anyway, and that is achieve results. And that gives him an awful lot of power. Draper. Excuse me? Leadership today is not only about what you do. It's about who you are. And that's what matters today. As a matter of fact, who you are is always more important than what you do. Also was wir hier mit dieser Figur haben, ist eine seltsame Figur, die einerseits in die Vergangenheit projiziert wird. Ja, und andererseits ganz offensichtlich auf ein ideologisches Bedürfnis der Gegenwart antwortet oder zumindest aus der Gegenwart heraus als eine Identifikationsfigur interpretiert werden kann. Wir können also sagen, Don ist das dunkle Spiegelbild oder vielleicht ein ins Imaginäre verdrängter Kern einer anderen spielerischen, künstlerischen Haltung zu Arbeit und Leben, die in der Kulturkritik der Zeit, also in den 60er Jahren, eine ziemlich ungebrochene, utopische Dimension besaß. Bei Marcuse zum Beispiel ist künstlerische Arbeit eigentlich der Vorschein von einer Utopie, also der Vorschein einer Aufhebung kapitalistischer Entfremdung. Aus heutiger Sicht dagegen wird, das ist ziemlich einschlägig, von Boltanski-Ciapello gemacht worden, die These ist Künstlerkritik, also die Kritik an entfremdeten Arbeitsformen bildet aus heutiger Sicht sowas wie eigentlich ein Reservoir sozusagen, eine Quelle oder etwas, aus dem sich ein, so etwas wie ein neuer Geist des Kapitalismus, was das Schlagwort immer gebildet hat. Ja? Also ein neues Arbeitsethos, was nicht so sehr auf zum Beispiel auf klassisch sozialdemokratische Versprechen von Aufstieg, es wird deinen Kindern besser gehen, setzt, sondern Selbstverwirklichung, Kreativität, Authentizität, Aufregung im Arbeitsleben und so weiter. Jetzt bin ich so ein bisschen auf die männliche Hauptfigur eingestiegen. Ich lasse es jetzt auch sein. Die Frage ist, wie ist es mit den weiblichen Figuren? Also welche ideologische Bedeutung haben die, wenn wir da von heute drauf gucken? Haben wir es in Mad Men mit einem ungebrochenen Bild traditionell patriarchaler Verhältnisse zu tun? ist das Subjekt der Gegenwart, das Arbeitsobjekt der Gegenwart, vielleicht auch unabhängig von der Serie, ist das männlich? Das ist so eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich schon beantworten kann, aber so aus dieser Frage schaue ich darauf. Meine Hypothese ist nein, natürlich. Denn zum einen sind die Männerfiguren bei Mad Men und wie in allen anderen dieser, ich habe am Anfang 5 klassische Serien aufgezählt, wo überall die Protagonisten Männer sind tatsächlich. Das ist verrückt. Also Breaking Bad, ein Mann, The Wire, ein Mann, Mad Men, ein Mann, Sopranos sowieso, Super Macho Mann und Deadwood auch ein Mann. Aber diese Figuren sind gebrochen. Ja? Das verstehe ich selber noch nicht ganz, sage ich ganz, ganz deutlich, deshalb gehe ich da jetzt auch noch nicht total tief rein, aber die sind auf jeden Fall gebrochen und wie das mit Männlichkeit zusammenhängt, kann ich noch nicht so genau sagen, aber es ist doch interessant. Meine These ist, angelehnt an Fischer und Mark Fischer, kapitalistischer Realismus, ist auch egal, dass die schon Arbeitssubjekte, auch zeitgenössische Arbeitssubjekte imaginieren, diese Figuren, diese Antihelden, das sind alles Antihelden, eigentlich alles Verbrecher, mehr oder weniger, aber eben nicht mehr das klassisch-fordistische Arbeitssubjekt, also den männlichen Ernährer einer Kleinfamilie, sondern sie bilden Größenfantasien eines verwilderten oder prekarisierten post-fordistischen Arbeitssubjekt, was auch als unter dem Titel das unternehmerische Selbst oft verhandelt wird. Und ich denke, damit ist auch sowas wie ein Stilwechsel von Männlichkeit verbunden. Ja, ein Buch, was oft zitiert wird über die Serien, heißt Difficult Men. Ja, in meinem ersten Kapitel, das ich geschrieben habe, nenne ich das Antihelden der Arbeit. Genau, also einerseits sind diese Männlichkeitsbilder gebrochen, vor allem aber gibt es auch auf der anderen Seite, der weiblichen Figuren, sowas, gerade dadurch, dass es eigentlich, stellt Mad Men ja eine Dystopie dar, also eigentlich eine feministische Dystopie sozusagen, aber im Gegenzug gibt es sowas wie ein utopisches Potenzial. Ja, also Peggy, die Sekretärin, die wir bereits gesehen haben bei ihrem Einzug in die Agentur, tritt im Laufe der Serie an Dons Seite, schafft einen Sprung von Sekretärin zu Werbetexterin, ist da sozusagen Pionierin. Und wenn man das Wort Subjekt ernst nimmt, dann ist sie vielleicht das eigentliche Subjekt und die eigentliche Heldin der Serie. Sie ist vielleicht nicht die Protagonistin, die immer vorne steht, aber sie ist diejenige, die zum Subjekt wird im Laufe der Serie. Wir sehen hier einen Schlüsselmoment jetzt davon. Nee, nicht das, sondern das. Die Frauen aus dem Büro wurden gebeten, in diesen Raum zu kommen und Lippenstift zu testen. Die Agentur hat einen neuen Auftraggeber, Lippenstift. Und die sollten alle Lippenstift testen. Okay, girls, playtime's over. Time to put down your lipsticks and head back to your desks. Thank you for your cooperation and your lips. Let's go in the closet. Well, now we have to count the shades they tried. Can you bring me those tissues, dear? Here's your basket of kisses. Basket of kisses? That's cute. Who told you that? What do you mean? Where did you hear that? I just thought of it. Isn't that what it is? It is, sweetheart. Which color did you like? I didn't get the one I liked. Someone took my color. Why didn't you choose another one? I'm very particular. As opposed to the other girls? I don't know. I don't think anyone wants to be one of 100 colors in a box. I think that's enough complaining. Why don't you head back to your desk, Peggy? Bet you wish you could pour that in a glass and drink it. Peggy, clear the rest of my afternoon, would you please? You have the Snyder's ketchup people at 3:00. Have a box of cigars sent over to Jim King with my apologies. I'll find out what he smokes. Good girl. You got a minute, Chief? Just. You don't mind, do you? Here's a glass, Freddy. Your girl, full of surprises. Oh, pretty Peggy Sue. Peggy? You say so. I try to avoid eye contact to avoid being blinded by the earnestness. Actually, she really stood out, brainstorming-wise. Brainstorming? Sorry, I missed that. What was the line? A bucket of kisses. Basket of kisses. Bucket sounds better. If you like them wet and sloppy. Point is, while the rest of the hens were busy pulling out each other's feathers, that one saw the benefit, not the feature. Really? Yeah. She said she didn't want to be one of 100 colors in a box. That's interesting, isn't it? It is. It was like watching a dog play the piano. Ja, das ist sozusagen die Szene, wo sie entdeckt wird. Ja, und das ist eine absolute Novum in der Kultur dieser Agentur zu der Zeit. Und es setzt sich aber mit der Zeit immer mehr durch. Sie ist Pionierin, es kommen dann andere nach. Es sind zu dem Zeitpunkt natürlich auch nur Weiße. Es sind nur Weiße im Büro, und es sind natürlich nur Weiße in hohen Positionen. In der letzten, vorletzten Staffel sieht man dann auch nicht weiße Personen in der Agentur. Also es wird auch so ein bisschen kultureller Wandel, der in der Zeit sich natürlich auch vollzogen hat, abgebildet. Genau, aber vor allem ist mein Punkt, war der Peggy, hier sehen wir noch aus der letzten Staffel einen Auftritt von Peggy. Peggy legt eine steile Karriere hin, um es mal salopp zu sagen. Man kann diesen Weg der Figur natürlich als historischen Spiegel sehen, der kulturellen Umbrüche der Zeit, also Peggy als Verkörperung der Frauenemanzipation in den 60er Jahren. Das wäre sowas wie, ich hatte anfangs gesagt, die Serien werden oft als neuer bürgerlicher Realismus rezipiert. Das wäre dann so Realismus als Abbild, ja. Aber genau wie ich bei Don das Argument gemacht habe, okay, der wird auch aus der Gegenwart als eine kulturelle Identifikationsfigur betrachtet, würde ich sagen, dasselbe gilt ähnlich für Peggy genauso. Also sie ist nicht nur ein mehr oder weniger realistisches Abbild, sondern als eine Reimagination der Vergangenheit ist sie selber Bestandteil des kulturellen Imaginären der Gegenwart. Also sie bildet einen ideologischen Spiegel. Ja, ein Spiegel, in dem sich die Subjekte, die wir sind, die diese Serie schauen, spiegeln, selber erkennen können. So etwas wie ein Leitbild vielleicht. Und wenn ich über die Serie hinausgehe, ist es interessant, dass Mad Men außerdem die letzte in dieser Reihe der 5 großen Serienklassiker mit den Difficult Men als Protagonisten spielt. Und danach kommen andere Serien, wo durchaus Frauen in der Hauptrolle sind und auch in großen, die dann nicht unbedingt von der Kritik so hochgejubelt wurden, aber sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben. Also man denke an House of Cards zum Beispiel. Ja, House of Cards beginnt mit wie heißt der? Kevin Spacey? Ja. Oder? Gott, ja, danke. Also er beginnt auf jeden Fall, beginnt die Serie mit diesem männlichen Präsidenten, skrupelloser Machtpolitiker und seine Ehefrau, die machen gemeinsame Sache, aber er ist Präsident und in der letzten Staffel wird er von der Serie kurzum abserviert. Also er wird tatsächlich getötet. Und sie tritt an seine Stelle und ist eigentlich noch viel krasser als er. Also nicht viel böser, sondern eigentlich stärker. Oder man denke an Game of Thrones, ja, wo natürlich auch starke männliche Figuren, aber auch sehr viele weibliche. Und die einzige Figur, die eigentlich sowas wie, ich sag's, nenn's jetzt einfach Revolution, also die etwas anderes als monarchische Herrscherhäuser, die um die Macht kämpfen, verkörpert in Game of Thrones, ist Daenerys Targaryen. Also auch eine Frau, die fast den gesamten Kontinent beherrscht zum Schluss. Genau. Also Mad Men ist ein Stück weit ein Ende von einer Epoche, kann man sagen. Und danach beginnt was Neues. Und wie genau, das kann ich auch noch nicht sagen, aber irgendwie beobachten kann man das auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage halt, wie ist dieser Wandel zu verstehen? Weil natürlich kann man sagen, es geht auch um Quote und Gerechtigkeit in der Abbildung, aber ich glaube, es hat auch darüber hinaus eine kulturelle Bedeutung und es hat natürlich auch eine Bedeutung für unser Thema feministische Utopien. Sehr interessant, eine weitere Serie, die ich noch ins Spiel bringe, danach höre ich auf, euch damit zuzubomben, The Handmaid's Tale, also die auf Deutsch, die wie heißt das auf Deutsch? Die Geständnisse? Nee, die Berichte? Die Erzählungen. The Handmaid's Tale jedenfalls, nach dem Roman von Atwood. Da würde ich euch auch kurz einen Trailer zeigen, um euch so einen kurzen Eindruck zu geben und da vielleicht auch nochmal die Warnung, die Serie ist berühmt für ihre Brutalität. Ich glaube, die wird auch in einem Trailer kurz gezeigt. Also ist auf jeden Fall auch eher unangenehm. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Can you imagine the airports otherwise? You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. We'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Also Handmaid's Tale ist also auf jeden Fall eine Dystopie, beschreibt eine Zukunft, in der die Vereinigten Staaten nicht mehr liberal regiert werden, sondern ein patriarchales, fundamentalistisch-christliches Regime. Die meisten Frauen sind unfruchtbar geworden. Es gibt einige wenige, die noch Kinder bekommen können und die werden dann zu diesen Mägden gemacht und gezwungen, Kinder zu bekommen für die herrschende Klasse. Es gibt zu dem Ganzen, ich habe mir die Serie selber noch nicht wirklich angeschaut, aber es gibt eine ziemlich spannende, wie ich finde, Interpretation von Alenka Supančić. Habe ich die zuerst gehört und dann bei Žižek gelesen. Ich weiß nicht, ob er sie einfach geklaut hat. Die Interpretation geht ungefähr so. Die Serie konfrontiert uns mit der unheimlichen Fantasie einer Welt unter brutaler patriarchalischer Herrschaft. Natürlich würde niemand offen das Verlangen eingestehen, in einer solch albtraumhaften Welt leben zu wollen. Aber genau das macht das Fantasieren darüber umso genussvoller. Sopancic und Žižek sprechen dann mit einem Begriff von Jameson von einer Nostalgie für die Gegenwart. Sie ist durchdrungen von der sentimentalen Bewunderung für unsere liberale, permissive Gegenwart, die von einer christlichen Herrschaft zugrunde gerichtet wird. Aber sie nähert sich niemals der Frage an, was in der Gegenwart schiefläuft, sodass diese Republik Gilead, so heißt dieses Regime, überhaupt entstehen konnte. Also Nostalgia for the Present, Nostalgie für die Gegenwart, tappt in die Falle der Ideologie, das ist das Argument, weil sie braucht ein Schreckgespenst, also hier die Hölle des religiösen Fundamentalismus, um sich selbst am Leben zu halten. Sie ist also Ideologie in Reinform, in dem Sinn, dass sie die bestehende Ordnung legitimiert und ihre Antagonismen vernebelt. Ungefähr so, wie wenn liberale Kritiker von Trump zum Beispiel nie danach fragen, wie das denn sein kann, dass so eine Figur wie Trump plötzlich an die Macht kommt oder hervorgebracht wird überhaupt, sondern sich immer nur auf diese Figur, auf so einen Clown konzentrieren. Und Ähnliches kann man vielleicht, würde ich sagen, sogar über sowas wie die Taliban sagen. Ja? Also wenn man nur darauf schaut, wie schrecklich sexistisch solche Regime sind und sich nicht fragt, wie kann das sein, wo kommt das her, dann tappt man genau in so eine Argumentationsfalle, die hier mit Nostalgie für die Gegenwart versucht wird darzustellen. Und die Frage ist, nicht nur, weil die Darstellerin dieselbe ist, sondern einfach vom Muster her, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, trifft für Mad Men nicht ein Stück weit was Ähnliches zu? Also so eine Nostalgie für die Gegenwart. Also erzählt Mad Men nicht eine Vorgeschichte sozusagen des Gegenwartskapitalismus und auch seines Geschlechterregimes, die Vorgeschichte ganz krass und in grellen Farben und skandalös malt und dabei aber die Gegenwart einfach nur als lineare Fortschrittsgeschichte dadurch in Szene setzt. Das ist, wäre eine Hypothese von mir. Oder so kann man das auch sehen. So kann man die Serie kritisieren, würde ich sagen. Das ist eine billige Kritik sozusagen, wenn es ganz runterbrechen will. Ich glaube, darin geht die Serie nicht auf, aber das ist auf jeden Fall ein Muster, was es da gibt. Und ich würde es auch nochmal mit einer richtigen Feministin oder Worten von einer richtigen Feministin untermauern wollen. Jetzt kommt so kurz Textschock, aber es ist auch der einzige Text, den ich euch hier anzeige. Damit könnt ihr umgehen. Ich lese es jetzt vor. Ich lese es noch nicht vor. Ich wollte davor noch was sagen. Haha. Also Argument von Nancy Fraser nämlich. Die hat einen Text geschrieben, der heißt Kapitalismus und die List der Geschichte. 2009, das ist schon relativ alt. Und da nimmt sie Bezug genau auf das, was wir oben schon hatten, nämlich den neuen Geist des Kapitalismus. Ja, also neoliberale Arbeitsideologie, wie ich sagen würde. Fasst es nochmal zusammen. Ja? Der Punkt hier ist, der Kapitalismus muss sich in historischen Umbruchsphasen oder er erneuert sich, er kann sich erneuern, indem er Elemente antikapitalistischer Kritik adaptiert. Ja, das heißt, bestimmte Elemente der Kritik werden so umgedeutet, dass sie der Legitimierung einer neuen Form von Kapitalismus dienen. So erlangt der Kapitalismus die höheren moralischen Weihen. Also es gibt wie so ein neues Märchen, eine neue Legende. Und die braucht, das ist der Kapitalismus, um die Motivation bei den Subjekten zu generieren. Ja, damit die Leute arbeiten. Ja, also die an sich sinnlose Arbeit von sinnloser Akkumulation, natürlich Überleben ist schon sinnvoll, aber irgendwie also um sich zu motivieren. Da wird Motivation rausgeschaffen. Und Frasers Argument ist eben ähnlich wie bei Boltanski und Schiapello, die Künstlerkritik adaptiert wird, das heißt so flache Hierarchien, verwirkliche dein Potenzial, Selbstverwirklichung und so weiter. Also es sind so, Frasier sagt, das sind maskulinistische Träume, eine Romantik, der Traum von einem freien, bindungslosen, sich selbst entwerfenden Individuum. Das ist sozusagen die bekannte These dazu. Aber genauso sagt sie, diese These ist geschlechtsblind. Das ist vielleicht die Brücke zu dem Anfang, als ich darüber gesprochen habe, warum habe ich mich eigentlich nie gefragt, was ist sozusagen die geschlechtliche Dimension von neoliberaler Arbeitsideologie. Die großen Ideologien, die einschlägigen Theorien dazu sind geschlechtsblind, jedenfalls diese, sagt Frasier. Und wenn man sich das anguckt, sie sagt, genauso wie die Künstlerkritik wurden auch die Forderungen des Feminismus und der Frauenbewegung vom Neoliberalismus vereinnahmt. Jetzt kommt das längere Zitat. Wie gesagt, ich lese es vor, weil ich es nicht besser sagen kann und Abwechslung ist ja manchmal auch nett. Die Fragmentierung der feministischen Kritik führte zur selektiven Eingliederung, zur partiellen Reintegration einiger ihrer Strömungen. Abgetrennt voneinander und von der Gesellschaftskritik wurde so manche Hoffnung der neuen Frauenbewegung in den Dienst eines Projekts gestellt, das unserer größeren, ganzheitlichen Vision der gerechten Gesellschaft zutiefst widersprach. Utopische Wünsche entwickelten eine Art Doppelleben, als Stimmungslagen, die den Übergang zu einer neuen Kapitalismusform legitimieren halfen, zu einem postfordistischen, transnationalen, neoliberalen Kapitalismus. Also das Doppelleben finde ich hier interessant. An anderer Stelle spricht sie auch von, von einem Schattenbild. Ja? Also die Frauenbewegung sieht sich in der Gegenwart mit einem seltsamen Schattenbild und einem unheimlichen Double ihrer selbst konfrontiert, das sie weder einfach annehmen kann, noch wirklich verwerfen. Das ist so ein bisschen wie so die Misere des Gegenwartsfeminismus, laut Frasier. Ich behaupte also, sagt Frasier, so irritierend es klingen mag, dass die neue Frauenbewegung unwissentlich und unwillentlich dem neuen Geist des Neoliberalismus eine ganz wesentliche Zutat lieferte. Unsere Kritik am Familienlohn, jetzt habe ich hier die eckige Klammer noch. Also Familienlohn bezeichnet eine Idee von, okay, der Mann verdient genug, um die Hausfrau und die Kinder miternähren zu können. Ja, also eine fordistische, auf geschlechtliche Arbeitsteilung basierende Vorstellung von Lohnarbeit. Unsere Kritik am Familienlohn macht heute einen guten Teil der Legende aus, die dem flexibilisierten Kapitalismus einen höheren Sinn, einen moralischen Vorsprung zubilligt. Indem sie ihren tagtäglichen Kämpfen und Mühen einen höheren ethischen Sinngehalt verleiht, zieht die feministische Legende Frauen von beiden Seiten des gesellschaftlichen Spektrums an. Einerseits die weiblichen Kader der berufstätigen Mittelschichten. Und auf der anderen Seite die weiblichen Teilzeitkräfte, Niedriglohndienstleisterinnen, Hausangestellten, Sexarbeiterinnen, Migrantinnen, denen es ja nicht nur um Einkommen und materielle Sicherheit geht, sondern ebenso um Würde, persönliche Weiterentwicklung und die Befreiung von überkommenen Autoritätsverhältnissen. In beiden Fällen wird der Traum von der Frauenemanzipation in den Dienst der kapitalistischen Akkumulationsmaschine gestellt. So erfreut sich die Kritik der neuen Frauenbewegung am Familienlohn eines perversen Nachspiels. Einst Kernstück einer radikalen Analyse des androzentrischen Kapitalismus dient sie heute dazu, die Überbewertung der Lohnarbeit im Kapitalismus noch zu verstärken. Also Überbewertung der Lohnarbeit im Vergleich zu so Sorgearbeit zum Beispiel. Unbezahlte Arbeit. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass Feminismus oder feministische Utopien per se ideologisch oder herrschaftsförmig wären oder dass es keinen Grund mehr für sie gäbe. Im Gegenteil, Frasier sieht in dieser Situation nicht nur ein Problem und nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance, sich auf die Wurzeln der zweiten Frauenbewegung zu besinnen und auch to think big, sagt sie, also groß zu denken. Ein berühmtes Buch, was sie in letzter Zeit geschrieben hat mit zwei anderen zusammen, ist Feminismus für die 99%, worin es ihnen geht, den Feminismus eben nicht den Liberalen, nicht der Identitätspolitik zu überlassen, sondern mit anderen gesellschaftlichen Kämpfen und Achsen von Ungleichheit wie Rassismus und vor allem eben auch der Klassenfrage zu verbinden. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist jetzt, ich komme langsam zum Schluss. Guck mal kurz auf die Uhr, ja, doch, ist gut. Also ich komme langsam zum Schluss, noch nicht, aber langsam. Trotzdem würde ich sagen, ideologisch ist es eine Herausforderung, eine komplizierte Situation, die Fraser hier beschreibt. Wenn Feminismus ein Konstrukt von einem allgemeinen Diskurs geworden ist, der sozusagen nicht, der nicht mehr für sowas wie eine gerechte Gesellschaft steht, der weder angenommen werden kann, noch gänzlich verworfen werden kann. Der Punkt ist natürlich der, es geht also die Art, wie man ein Problem wahrnimmt, also wie man Sexismus wahrnimmt, wie man das konzipiert, ist Teil des Problems. Es kann also auch das Ganze mystifizieren, statt zu lösen. Wenn man zum Beispiel Feminismus nur mit Gleichberechtigung oder nur mit Anerkennung gleichsetzt, dann wird es Teil des Problems oder dann wird es herrschaftsförmig, würde ich, so würde ich das zusammenfassen. Oder Vorsicht, wenn sowas wie Feminität gefeiert wird, dann sollte man sich schon auch fragen, welche Art von sozialer Normativität da rein projiziert wird. Weil es ist offen. Man muss einfach schauen, man muss genau hinschauen. Ich will abschließend so ein paar Schlaglichter noch auf dieses Problem werfen, aus unterschiedlichen, aber ähnlichen Richtungen, um noch so ein paar Perspektiven ins Spiel zu bringen, ein paar Namen, und dann schließen wir noch mit einem Clip aus Mad Men. Vielleicht noch einem Trailer. Bröckling, der steht für eine einschlägige Neoliberalismus-Analyse, nämlich das unternehmerische Selbst, was auch ziemlich geschlechtsblind ist. Also zumindest in dem Buch, was er geschrieben hat, was einschlägig ist, taucht Geschlecht eigentlich nicht auf. Er hat dann später noch einen Aufsatz dazu geschrieben, das unternehmerische Selbst und seine Geschlechter. Und da kommt er, bezieht er sich auf Marcuse wieder. Und Marcuse nämlich, der sagt 1970, Feminismus ist nicht nur eine, sondern die revolutionärste Kraft, die es gibt. Und Marcuse hat das einfach übernommen. Er verweist da auch auf Angela Davis. Die hat das wenige Jahre davor auch unter Repression geschrieben. Sie war da im Frauenknast. Im Knast? Frauenknast? Warum sage ich Frauenknast? War im Gefängnis auf jeden Fall. Hätte auch mit der Todesstrafe enden können. Aber sie hat da ihren Aufsatz geschrieben, den ich hier mit einigen von euch auch schon mal besprochen habe. Ihren berühmten Aufsatz, wo der als Vorläufer von sowas wie Intersektionalitätsanalyse gelten kann. Und wo sie über Beauvoir sozusagen einen Schritt noch hinausgeht. Also bei Beauvoir haben wir, es gibt den Mythos der Frau, die Frau sei, der Mann sei Geist, die Frau näher an der Natur dran. Und dieser Mythos ist natürlich ein Mythos, ist natürlich falsch, ist natürlich Ideologie. Aber Davis macht das Argument und Marcuse übernimmt es dann, dass dieser Mythos, dass da drin zugleich ein utopisches Versprechen ist. Nämlich im Feminismus steht auch das Verhältnis zu Natur auf dem Spiel, weil es eben so projiziert wird auf die Frau. Ich merke gerade, wo ich das so beschreibe, es ist wahrscheinlich gar nicht gut verständlich. Und vielleicht habe ich es auch gar nicht gut genug verstanden. Aber jedenfalls auf diese Tradition bezieht sich Bröckling und sagt, genau diese weiblich konnotierten Eigenschaften werden in subjektivierten Arbeitsverhältnissen auch vereinnahmt. Also es geht nicht nur um Gleichberechtigung, sondern es geht auch um eine Veränderung von dem Bild von Arbeit, wo zum Beispiel solche Sachen wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit eine große Rolle spielen, die klassischerweise eben Frauen zugeschrieben werden. Oder Schlaglicht Nummer 1, Schlaglicht Nummer 2, Angela McRobbie, die, wenn ich das richtig erinnere, ich konnte es jetzt nicht nochmal nachprüfen, die hat ein Buch geschrieben über das neoliberale Geschlechterregime und vertritt da drin die These, dass die nicht der Mann, sondern die junge Frau, also die junge, allerdings weiße Frau mit aus dem Mittelstand, ist das Leitbild des neoliberalen Arbeitsregimes. Nicht der Mann, sondern die Frau. Warum? Weil es darum geht, ähnlich wie die Figur Peggy, es geht um Empowerment. Ja? Also es geht nicht mehr einfach nur darum, eine natürliche Position einzunehmen, sondern wir werden heute angerufen im Namen eines Subjekts, das sich empowert. Nicht einfach nur das macht, was es tun soll und bekommt, was ihm zusteht, sondern man muss kämpfen. Das ist im Prinzip die Botschaft der Ideologie. Du musst kämpfen, du musst dich behaupten, dafür musst du alles tun, was notwendig ist. Die Welt ist nun mal nicht gerecht. Das sagt dir im Prinzip, also das sagt Bier auf jeden Fall, die Ideologie. Sorry, Welt ist nicht gerecht, du musst dich durchbeißen. Genau, und dafür ist die junge Frau eigentlich eher noch ein Leitbild als der Mann. Und Schlaglicht Nummer 3, Tove Soiland, die macht ein ganz ähnliches Argument auf wie Fraser, also Kritik an Identitätspolitik, verbindet es aber auch noch mit einer Kritik an Gendertheorie, die sehr subversiv auftritt, sagt Soiland, de facto aber Macht- und Ausbeutungsverhältnisse verschleiert, weil sie eigentlich eine Desexuierung betreibt des Subjekts. Sie sagt, das passt sehr gut zusammen, auch das kann man wahrscheinlich über McRobbie auch sagen, mit einer Regierung der Freiheit. Das ist so ein Foucault'scher Begriff, Regierung der Freiheit oder der Befreiung wahrscheinlich auch, die Individuum im Namen des Genießens anruft. Und ihre Verwandlung von passiven Objekten in aktive, selbstermächtigende Subjekte sowohl einfordert als auch verspricht. Es waren nochmal drei Schlaglichter, um so ein bisschen Perspektiven darauf zu geben, vielleicht auch zum Weiterdenken, Weiterlesen. Ich glaube, ich lasse den Trailer weg. Ich kann eure Gesichter wegen der Masken leider echt nicht so gut lesen, ob ihr müde seid oder noch wollt. Aber ich lasse den Trailer weg, ich mache einfach, ich hätte noch einen Trailer gehabt, ich erzähle es euch nur ganz kurz von einer Serie, die heißt Good Girls, wo ich genau das sehe, dass die junge Frau als das Subjekt gefeiert wird eigentlich. Achso, hier haben wir nochmal ein GIF von Beauvoir, aber das gucken wir uns jetzt nicht an, diesen Trailer, sondern wir springen direkt zum Schlussbild von Mad Men. Es hat 7 Staffeln. Ja, 7. Und das Schlussbild, ich finde es äußerst gelungen. Und überhaupt nicht ideologisch. Oder ich möchte sagen, ideologiekritisch. Weil ich glaube, da ist ein Bild, eine Bilder natürlich, was genau dieses Dilemma ziemlich gut eigentlich zeigt. Eine Integration der Gegenkultur und ihrer Kritik am traditionellen heterosexistischen, rassistischen Menschen- und Familienbild und auch die Probleme, die das für uns bedeutet heute. der Schluss, der Coup sozusagen vom Schluss der Serie ist, dass es mit einem Original-Werbespot endet. Kann man das jetzt so verstehen, wenn ich es einfach zeige? Ich zeige es einfach. Also die Serie endet mit einem... News of the Week. Ah nee, das war das, der Trailer, den ich euch nicht zeigen wollte. Jetzt. So. Das ist noch nicht der Werbespot. Das ist Don, war in der Krise, findet sich wieder. Now thankful for the sweetness of the earth. Kalifornien. The new day brings new hope. Lives we've led, the lives we've yet to lead. New day, new ideas, a new you. To buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow-white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Vielen Dank, das war's. Okay, wir haben Zeit für zwei Fragen, aber ich bin ab jetzt auch da. Also würde mich freuen, wenn ich von euch Feedback bekomme, wenn wir das noch besprechen können in informeller Runde. Genau. Vielen Dank für den Vortrag. Kannst du vielleicht noch mal deinen Coup zusammenfassen? Also habe ich dich richtig verstanden, dass dein Punkt ist, quasi zu sagen, ja, es gibt in diesen Serien von denen, für diese Big Five und vor allen Dingen jetzt Mad Men, dieses scheinbare Empowerment-Sujet, das erstmal so wirkt wie so eine Art feministische Utopie vielleicht, aber dass, wenn man sich das eben ideologiekritisch anguckt, zum Beispiel mit Fraser oder Soylent, man dazu kommt, dass man das so nicht sehen kann eigentlich. Also ist das, ich glaube, ich habe sozusagen deine eigene Position dazu noch nicht verstanden oder welche konkrete Fragestellung du an das Material dann hast sozusagen. Wenn wir die zweite Frage noch gleich dazu nehmen, kann ich kurz überlegen. Das, was du beschrieben hast mit Nancy Fraser in der Frage der Geschlechtsblindheit des Neoliberalismus, ist sozusagen auf jeden Fall zu sehen auf der Seite der produktionszentrierten Diskurse und des öffentlichen Raums sozusagen. Da wird Geschlecht natürlich systematisch negiert oder entnannt, wie Soylent das dann nennt. Aber auf der anderen Seite, wo im Neoliberalismus Reproduktion thematisiert wird, wird Geschlecht gleichzeitig umgekehrt wieder vorausgesetzt und mitgeführt. Also ganz deutlich, ganz klassisch bei Maggie Thatchers zum Beispiel, There is no such thing as society, kommt danach ja die unbedingte Betonung, there are only individual men, and there are women, and there are families, people have to take care for themselves. Und das in anderen neoliberalen Diskursen dann eigentlich auch noch deutlicher. Also das ist sozusagen eine Paradoxie, dass auf der einen Seite Geschlecht entnannt wird und auf der anderen Seite Geschlechterdifferenzen vorausgesetzt und sogar systematisch vertieft werden wieder. Also das wäre so eine Hinzufügung. Und zu... deinem Ringen mit Angela Davis, also mit dieser Frage, was dann gemeint ist, dass Frauen irgendwie doch näher an der Natur sind, zumindest in dieser Gesellschaft. Ich glaube, das ist gar nicht so rätselhaft, weil es bei Davis nicht um eine reine Projektion geht, sondern um eine wirkliche Verankerung in gesellschaftlichen Arbeitsteilungsprozessen, wo halt sozusagen die Nähe zu Reproduktionszyklen und so weiter und so fort halt in der Arbeitsteilung gegeben und hergestellt ist. Das wäre, also das erste ist eher eine Frage, das zweite eher eine Ergänzung. Okay. Also meine Frage, die geht auch ein bisschen in die Richtung, die Sascha formuliert hat, weil ich den also das noch nicht ganz zusammenkriege, die Erzählung von den Serien und das, was du dort beschrieben hast, auch du hast zwischendurch zum Beispiel gesagt, dass die Figur Peggy quasi wie die eigentliche Hauptfigur ist oder halt auch zum Subjekt wird im Laufe der Serie, also vom grauen Mäuschen ja selbst zur Kreativdirektorin. Und dann die Theorien, die du dann im Anschluss gegeben hast, die suggerieren mir zumindest, dass du ja schon da eigentlich die Kritik ansetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also dass dieses Empowerment, was dort gezeichnet wird, ja trotzdem wird sie zum männlichen Objekt sozusagen, oder männlichem Subjekt in der Arbeitswelt, und es ist an sich nicht die feministische Kritik, die dort enthalten ist in diesen Serien, sondern bleibt nach wie vor, auch wenn es eine Frau ist, die also dann an dieser Position ist, bei dieser maskulinistischen Träumerei, von der du eins sprachst, in dem Batman eigentlich von Anfang bis Ende drin steckt und drin bleibt. Also habe ich dich da richtig verstanden oder so? Ist das also sozusagen diese neoliberale Kritik, oder das bleibt quasi in diesem Bild hängen? Und die Frauen, selbst wenn sie an die Stelle treten, der Männer werden zu diesem männlichen Subjekt. Das würde ich so als Frage formulieren, und die ich nicht als Frage formuliert habe. Aber. Ja, ich weiß nicht, wie befriedigend ich auf diese Fragen antworten kann. Das waren sehr schlaue Fragen, schlauer als ich bin. Aber ich fange mit der letzten an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt sozusagen, dass diese Frau, das Bild der Frau, die sich empowert, das da in Szene gesetzt wird, appelliert eigentlich, also ist eigentlich eine männliche Positionierung sozusagen, also der Appell, eine männliche Subjektposition einzunehmen, sich zu erkämpfen. Aber das ist so ein bisschen das, worauf ich mit Bröckling gezielt habe. Nicht einfach nur die männliche Subjektposition von vorher, sondern es wird zugleich auch verändert. Also Peggy steht für einen anderen Führungsstil. Auch Daenerys Targaryen steht für einen anderen Führungsstil als männliche Herrscher. Sondern die sind verändern sozusagen auch das Arbeitssubjekt. Ja? Also auch Männer. Oder Don, den wir jetzt zum Schluss gesehen haben, ist nicht mehr derselbe wie vorher. Männer, die arbeiten, werden auf eine andere Weise angerufen als vor diesem Prozess. Ja, also das würde ich vielleicht dazu sagen. Zu Thatcher kenne ich mich nicht gut genug aus, aber Thatcher ist jetzt auch eine sehr alte Generation des Neoliberalismus. Ich schätze, da gibt es Unterschiede, wenn man da genauer hinschaut. Ich glaube, den Luxus, sich einfach nur noch, also sich noch eine Familie, gab es damals schon diese Abkehr vom Familienlohn unter Thatcher? Ja? Also, dass auch die Frauen arbeiten sollen. Ah, das überrascht mich. Hätte ich nicht gedacht, aber ich kenne mich damit offensichtlich auch nicht gut genug aus. Ja. Und welche Frage? Ich habe anfangs gesagt, ich bin ein bisschen tastend noch in dem Ganzen. Ich bin ein bisschen verloren. Ich kann dir die Frage noch nicht so sagen, dass ich sie jetzt in ein Exposé schreiben könnte. Aber worum es mir ging, ist... oder wofür ich mich interessiere im Rahmen meiner Diss, und das habe ich hier so ein Stück weit reingetragen, ist, was ist das Bild des Arbeitsobjekts, was uns heute in den mächtigen Medien, die diese Serien darstellen, vermittelt wird. Ja, also große Bilder auch, ja, Größenfantasien. Was sind die Größenfantasien, die uns da angeboten werden zur Identifikation? Und dann ist die eine naheliegende Antwort, weil das alles Protagonisten sind in diesen klassischen Serien, naja, das sind Männer, die da arbeiten. Und ich würde aber mit Mad Men und den Serien, die danach kommen, sagen, nein, das sind tendenziell, ist das nicht ein klassisch männliches Arbeitssubjekt, sondern da ist was passiert. Da sehen wir auch Frauen und auch die Subjektposition hat sich verändert. So würde ich das sagen. Und das hat gleichzeitig auch verändert, was Feminismus ist oder Feminismus sein müsste, um herrschaftskritisch zu bleiben. Ich glaube, das wäre so ungefähr meine These. Danke, dass du mich gezwungen hast, selber zu denken. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Oder nein, wir hatten eigentlich gesagt 2 Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich wirklich freuen, noch mit euch ein Bier oder einen Tee zu trinken und darüber noch ein bisschen zu quatschen. Ich bin die nächsten Tage da. Tschüss.